Erster Christus hat im Körper gelitten. Deshalb sollt ihr auch so denken. Wer im Körper leidet, sündigt nicht mehr. Zweiter, er soll die restliche Zeit nicht für Wünsche leben, sondern für Gottes Willen. Dritter, früher habt ihr genug getan, was andere Leute wollen. Ihr habt gefeiert, getrunken und falsche Götter angebetet. Vierter, die Leute wundern sich, dass ihr nicht mehr mitmacht. Sie reden schlecht über euch. Fünfter, aber sie müssen sich vor Gott verantworten. Er wird die Lebenden und die Toten richten. Sechster, auch den Toten wurde die gute Nachricht erzählt. Sie wurden im Körper gerichtet, aber sie leben mit Gott im Geist. Siebter, das Ende von allem ist bald da. Achter, deshalb seid ruhig und betet. Liebt einander sehr, denn Liebe deckt viele Sünden zu. Neunter, seid freundlich zueinander und ladet euch ein, ohne zu meckern. Zehnter, jeder hat eine besondere Gabe bekommen. Helft einander damit. Seid gute Verwalter von Gottes Gnade. Elfter, wenn jemand redet, soll er Gottes Worte sagen. Wenn jemand hilft, soll er es mit Gottes Kraft tun. So wird Gott durch Jesus Christus geehrt. Ihm gehören Macht und Ehre für immer. Amen. Zwölfter, liebe Freunde, wundert euch nicht über die schwere Zeit. Es ist, als ob euch etwas Neues passiert. Dreizehnter, freut euch, dass ihr wie Christus leidet. Dann werdet ihr euch auch freuen, wenn er seine Herrlichkeit zeigt. Vierzehnter, wenn man euch wegen des Namens von Christus beschimpft, seid ihr glücklich. Denn Gottes Geist ist bei euch. Fünfzehnter, niemand soll leiden, weil er ein Mörder, Dieb oder Verbrecher ist. Sechzehnter, aber wenn jemand als Christ leidet, soll er sich nicht schämen. Er soll Gott dafür ehren. Siebzehnter, es ist Zeit, dass Gott anfängt, sein Volk zu richten. Wenn er uns zuerst richtet, was wird dann mit denen passieren, die nicht auf die gute Nachricht hören? Achtzehnter, wenn ein guter Mensch nur schwer gerettet wird, wo werden dann die schlechten Menschen sein? Neunzehnter, deshalb sollen die, die nach Gottes Willen leiden, ihr Leben Gott anvertrauen. Er ist treu und wird sich um sie kümmern.